from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Let's go. Alright. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 87. Und es ist mal wieder soweit. Die verrückte Jahreszeit steht an. Nicht nur bei uns im Rheinland mit dem Karneval, sondern auch in der NBA mit der Trade Deadline. Es sind noch, ich glaube, ziemlich genau 24 Stunden, bis der Trade Corridor schließt. Also Grund genug für uns beide über das, was schon passiert ist und das, was vielleicht heute Nacht oder morgen Abend kommen wird, auszulassen, Gerüchte zu streuen, Gossip zu bequatschen und. Ja, scheiß die Wand an, Marius. Wir werden Jack. In jeglicher Hinsicht sind wir ein bisschen von der Rolle. Wir sind mittlerweile in einer Zeitzone, also wir passen uns an. So sind wir aber auch im Kopf ein bisschen dahin siechend, sage ich jetzt einfach mal. Wir hatten beide eine lange Woche und bei mir war jetzt noch so ein kleiner Transatlantikflug, kann man ja eigentlich nicht nennen, aber ich bin ein bisschen über Russland und die Mongolei geflogen und befinde mich jetzt in der Nähe und freue mich darauf, ein bisschen zu quatschen. Ist doch super viel passiert. Ich glaube, das können wir kaum in einer Stunde oder in 45 Minuten zusammen kompressen, aber gleichzeitig haben wir auch eine unheimlich schlaue Hörerschaft. Ich glaube, ihr habt da selber schon ziemlich viel euch Gedanken gemacht zu. Insofern teasern wir einige Sachen an. Natürlich gibt es den Cousins Trade nochmal von uns, unsere 5 Cent dazu. Wer jetzt sonst noch so um die Liga geshoppt wird. Die Lakers haben einiges verändert. Sowohl was Front Office betrifft, als auch Kader ein bisschen was gemacht. Und ich glaube, da haben wir genug zu sprechen. Und dann gibt es uns hoffentlich in den nächsten Tagen dann nochmal. Genau. Ja, dann fangen wir doch mal mit der Geschichte, der größten Geschichte aus den letzten Tagen direkt an. Boogie Cousins spielt ab sofort für die New Orleans Pelicans, hätte also eigentlich nach dem All-Star-Game direkt da bleiben können, ist aber nochmal nach Sacramento zurück, um sich da von seinen Leuten zu verabschieden. Und es klang auch tatsächlich so, als würde ihn sehr viel mit der Stadt verbinden und dass er gar nicht so glücklich darüber war, die Stadt verlassen zu müssen. Aber viel wichtiger für uns natürlich erstmal, wir haben es ja in unserem Facebook-Posting und Twitter schon mal angeteasert, dass wir bei dem Paket, was gefühlt aus einem Kasten Wasser, einem Autogramm von Michael Jordan und so weiter und einer gemischten Tüte bestand, nicht so ganz zufrieden waren. Also fassen wir das nochmal kurz zusammen. Die New Orleans Pelicans geben ab Buddy Hield, Langston Galloway, einen Protected First Round Pick und habe ich irgendwas vergessen? Tyreek Evans, ganz, oh ja, wie konnte ich Tyreek Evans vergessen? Tyreek Evans, der erste Rookie seit, LeBron und Oscar Robertson gewesen, der 20-5-5 aufgelegt hat. Ja, in die Reihe gehört er auch rein. Jetzt zurück. Der ruft direkt nach Buyout. Ja, wenn seine Knie überhaupt noch bis zum Telefon kommen. Aber lass mich dir doch direkt die Frage stellen: A, wie katastrophal auf einer Skala von 1 bis 1000 ist das, was Sacramento zurückbekommen hat? Und vor allem, warum hat denn kein anderer ein besseres Paket geschnürt, wenn er so günstig zu haben war? Also die zweite Frage, die du gestellt hast, ist ja eigentlich die interessantere. Wir haben uns schon sehr häufig lustig gemacht über Vivek Randadive und Vlade Divac, auch schon als Peter Alessandro vorher da gearbeitet hat, der mittlerweile in Denver arbeitet, war das auch schon eine ziemliche Lachnummer. Und der ist natürlich eine Katastrophe. Generell bekommst du für sogenannte Blue Chipper, da kann man natürlich drüber streiten, ob DeMarcus Cousins wirklich so ein richtiger Franchise-Spieler, ein richtiger Blue Chipper war oder ist, kriegst du nur 50 Cents on the Dollar. Mhm. Also wir haben häufiger mal vom Mellow Trade gesprochen. Ich glaube, das war ein Trade, wo du wirklich sehr, sehr viel zurückbekommen hast damals aus Sicht der Denver Nuggets. Zwei First-Rounder, jede Menge guter Rollenspieler und Potential All-Stars. Das ist jetzt nicht der Fall. Im Gegenteil, du hast es erwähnt, es ist sogar der einzige First-Round-Pick, der mit drin ist, ist sogar Top-5 Protected. Mhm. Ja. für dieses Jahr. Das heißt, falls es sogar so sein sollte, dass die Pelicans nicht die Playoffs schaffen und es dann so eine Art Cleveland-Situation gibt, ihr erinnert euch vielleicht, damals wurde Baron Davis abgegeben von den Clippers nach Cleveland und daraus kam dann der First-Round-Pick, der Kyrie Irving wurde, nämlich eine 1%ige Chance, den ersten Pick zu landen, und das war dann der Fall. Und sogar das haben sie nicht bekommen. Also von A bis Z, du hast mich gefragt, auf einer Skala von 1 bis 1000. Bis 1000, dann kommt das schon sehr, sehr nah an die 1000. Die Frage ist ja aber, dass die Selbstwahrnehmung der Sacramento Kings teilweise mal wieder, also sie sprechen mal wieder nicht eine Sprache, teilweise eine andere oder eine unterschiedliche ist. Denn Vlade Divac hat danach in der Presse sehr deutlich gesagt, naja, vor 2 Tagen hatte ich noch ein besseres Angebot, was natürlich für einen General Manager eine absolute Katastrophe ist. Und Vivek hat danach verlauten lassen, dass er doch glaubt, dass Buddy Hield das Potenzial als Sharpshooter von einem Steph Curry hätte. Insofern ist das für ihn wahrscheinlich ein super Trade gewesen. Ja, also das ist sicherlich zu debattieren, ob das tatsächlich der Fall ist, denn Buddy Hield ist älter als Bradley Beal, als Andrew Drummond, sowieso wesentlich älter als Zach LaVine. Und Giannis hat 4 Jahre am College gespielt und ist natürlich bei weitem jetzt nicht so der Potential Star, den man eigentlich in so einem Trade zurückbekommen sollte. Ich fände es sehr, sehr schwierig, wenn das tatsächlich stimmt, dass dann wieder der Owner dazwischen gepusht hat und einen Lieblingsspieler hatte. Man weiß, dass Vivek ohnehin irgendwie potenzielle Shooter auf der Zweierposition. Stauskas. Ja, sehr gern mag. Das fängt mit Stauskas an, geht über Ben McLemore und dann ja auch noch Jimmer Fredette. Mhm. Und das wäre also jetzt der 4. im Bunde, was schon allein eine ziemliche Katastrophe wäre. Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe den Podcast gehört von Bill Simmons und er hatte sich gefragt, wer war denn der letzte Spieler überhaupt, der 4 Jahre auf dem College gespielt hat und richtig gut geworden ist oder ein Star geworden ist. Und er kam, glaube ich, nur mit Tim Duncan um die Ecke. Normalerweise ist es nämlich so, wenn ein Spieler im College schon so ein Riesenpotenzial hat, dann gehen alle GMs davon aus, dass der ab dem 2. Jahr spätestens dann in die NBA wechselt, und bei Buddy Hield waren es eben die vollen 4 Jahre. Also vielleicht das auch so ein kleines Warnsignal. Ja, alles. Ja, man, also ich möchte da 2 Dinge sagen, beide so ein bisschen tatsächlich unterschiedliche Aspekte mit reinbringen können. Du sagtest ja, gab es denn da nicht unbedingt ein besseres Offer? Ich denke, wenn man jetzt allein Boston nimmt mit den ganzen, diesem War Chest, wie die Engländer so schön sagen, an Assets, die hätten natürlich schon einfach ein Paket ganz entspannt zusammenstellen können. Und das beinhaltet natürlich nicht den Brooklyn-Pick, sondern den eigenen Pick in den nächsten Jahren. Plus, weiß ich nicht, ein Terry Rozier. Und Crowder muss es vielleicht noch nicht mal gewesen sein und dann hättest du den bekommen. Das zeigt für mich, dass viele Executives in der Liga und vor allem Coaches, glaube ich, einfach Boogie eine Nummer zu heiß war und ihn nicht haben wollten, was so die Chemie betrifft, was die Einstellung betrifft. Und das führt zu meiner 2. Frage, die so ein bisschen einen anderen Punkt beleuchtet, wurde noch nicht so genannt von einigen der Reporter. Würdest du Boogie Cousins nächstes Jahr in der nächsten Offseason 5 Jahre 200 plus Millionen geben? Das wäre der höchst dotierte Vertrag in der Geschichte der NBA. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, sind es jetzt immer noch 200 Millionen? Ich glaube, nicht mehr. Ich meine jetzt aus Sicht der Sacramento Kings. Da muss ich nämlich in Schutz nehmen. Es gibt ja diese neue Regel, dass, die gemacht worden ist im Prinzip, dass, Teams Spieler ein Jahr bevor sie eigentlich die Free Agency kommen, einen 5-Jahres-Vertrag, einen Supermax anbieten können. Diese Regel ist eigentlich gemacht worden, damit eben kleine Market-Teams ihre Starspieler behalten können. Und es ist jetzt im Prinzip wirklich vielsagend, dass das erste Team, das das eben so machen konnte, ihren Spieler aus Panikgründen im Prinzip vorher abgegeben hat. Das Cousins hat 40 Millionen verloren jetzt dadurch, dass er getradet worden ist. Und deshalb die Frage, ich glaube nicht, dass Sacramento ihm 200 Millionen geben wollte. Also, ich sage mal so, im Verhältnis zu den Verträgen, die es in der NBA jetzt schon im Sommer gab, dazu nennen 150 Millionen für Mike Conley und 94 Millionen für Chandler Parsons, gebe ich Boogie easy 200 Millionen für das Talent, was er ist. Für 26-10 jede Nacht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Sacramento das hätte machen sollen, weil es da offensichtlich mit ihm nicht funktioniert hat. Du hast ja ganz richtig gesagt, es ist immer auch eine Frage, wie passt er ins Team, wie passt er ins Umfeld und so weiter. Aber das ist für mich keine Entschuldigung für den Trade, den sie jetzt gemacht haben, weil wenn es 2 Tage vorher laut eigener Aussage ein besseres Angebot gegeben hat, hätte ich auch noch easy bis zum Sommer warten können und dann ganz in Ruhe mit allen Teams darüber sprechen können. Denn auch alle Contender jetzt aktuell, die vielleicht irgendwie dann darüber nachdenken, einen Superstar abzugeben, wenn es in den Playoffs nicht gelaufen ist, die überlegen jetzt nicht, einen Superstar auszutauschen, weil die Einspielzeit bis zu den Playoffs einfach kaum vorhanden ist. Aber im Sommer denken die vielleicht anders. Insofern, ja, ich verstehe dieses 200-Millionen-Problem auch für Sacramento. Ich verstehe aber überhaupt nicht den Zeitpunkt und hätte dann diesen Panik-Move jetzt aktuell noch überhaupt nicht gemacht. Ja, also das ist definitiv viel zu überhastet gewesen. Man hatte Boogie noch dieses und nächstes Jahr unter Vertrag. Und genau. Ich glaube, dass die Trade-Value nie niedriger war als jetzt, wo man eben nicht wusste, was man bekommt. Und ich glaube, dass sie da auch einen Anfängerfehler begangen haben, einfach zu zeigen, dass sie ihn loswerden wollten. Anstatt dann auch nochmal zu sagen, okay, wir warten, reizen das aus bis zum Ende der Trade-Deadline und kriegen noch ein paar Assets dazu. Also ich denke, das war schon sehr, sehr kurzsichtig. Und für die Pelicans ist das eine klare Sache. Okay, da musste man zuschlagen. Man musste nicht wirklich viel abgeben. Und sogar wenn man ihn jetzt nur 1,5 Jahre unter Vertrag hat, dann hat man es versucht. Und schaut, das muss man immer machen. Wie gesagt, wenn man dann Top 20 Spieler in der NBA bekommen kann, dann sollte man sehr stark überlegen, da den Abzug zu drücken. Ja, dieser Trade hatte dann natürlich auch andere Auswirkungen in der NBA, wie man so sagt, denn der hat dazu geführt, weil die Lakers wohl auch mit in der Verlosung waren und es nicht geschafft haben, Boogie zu holen, dass Mitch Kupchak gefeuert worden ist und Jim Buss von seinen Ämtern als Basketballpräsident der LA Lakers zurückgetreten ist. Das macht jetzt Magic Johnson, der sofort in seiner ersten Amtshandlung, ich glaube 8 Stunden, nachdem er zum President quasi ernannt worden ist, Lou Williams getradet hat. Und zwar zu den Houston Rockets. Da vielleicht, was Trade Values angeht, auch ganz witzig. Boogie hat einen Protected First Rounder bekommen von den Pelicans und Lou Williams hat auch einen First Rounder bekommen. Ja, und Lou Williams ist jemand, der im Prinzip jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt in der Liga geshoppt wird, trotz ungefähr 5 Millionen Punkten von der Bank, weil er einfach unfassbar schlechtes Defensiv und da eine ziemliche Liability darstellt. Und ich glaube, dass das so einer dieser Spieler ist, die konventionellen NBA-Fans, wenn ich es mal ein bisschen böse sagen darf, immer noch sehr viel bedeuten. Aber wenn man ihn wirklich ein Jahr in seinem Team hat, glaube ich, ist er sehr gut ersetzbar. Ja, vielleicht sitzt er auch automatisch einfach jedes Jahr auf gepackten Koffern im Februar und wartet ab, was passiert. Ist bei ihm wahrscheinlich schon Routine. Die Frage ist aber, warum machen die Houston Rockets das denn? Das ist nämlich das Team, wo er dann hingetradet worden ist für Corey Brewer und den besagten First-Rounder. Heißt mehr Firepower von der Bank. Ich würde sagen, trotz seiner Defensivschwächen für Corey Brewer auf jeden Fall ein Upgrade. Die Sache ist aber jetzt natürlich die, in der zweiten Garde der Houston Rockets heißt das dann weiterschießen, weiterschießen, weiterschießen und darauf hoffen, dass man den Gegner outscoren kann, weil was anderes kann da ja im Grunde nicht hinterstehen, oder? Ja, also man hat halt noch einen weiteren Ballhändler, den man dann von der Bank bringen kann. Das führt dazu, dass Eric Gordon jemand hat, mit dem er innerhalb dieser zweiten Garde auch ein bisschen abseits des Balles spielen kann. Da muss er nicht den Ball so viel selber in der Hand haben. Das hat er ohnehin dieses Jahr recht wenig gemacht. Und ich glaube, man sieht auch, dass man James Harden als mit seiner astronomischen Usage Rate ein bisschen einen Ballhändler zur Seite stellen muss, der dann ein Counterpart spielt zu Patrick Beverleys Defensivkünsten. Und ich glaube, dass es doch schon Sinn macht, dieser Trade. Mhm. Wo der First-Round-Pick dann fällt, das muss man dann sehen. Übrigens zu Magic Johnson vielleicht noch 1-2 Worte. Ganz witzig, gestern sind dann natürlich, wie das immer so ist, so alte Tweets und so ausgegraben worden, um zu zeigen, was, ob er ein toller Präsident wäre oder nicht. 2 Tweets lese ich mal vor. Am 10. Juni 2014 schrieb Magic Johnson: "Great move by Phil Jackson, James Dolan und Steve Mills. Hiring Derek Fisher as the new head coach will be great for the New York Knicks." Wie das ausgegangen ist, wissen wir auch alle. Und am 19. Dezember 2014, the Dallas Mavericks trade for Rajon Rondo puts them in position to be a contender in the Western Conference. Also, vielleicht darf ich da kurz nochmal einhaken. ich glaube ehrlich gesagt, dass das absolutes Hollywood-Hire ist. Was meine ich damit ist, die Franchise hat immer jemanden eigentlich vorne im Front Office gehabt, der sehr viel Renommee hat, der einen großen Namen hat in der Liga, ob das ein Pat Riley ist, ob das ein Phil Jackson ist, oder halt Buzz Senior als Owner, und das ist eben jetzt wieder damit der Fall. Man hat jemand, der so ein bisschen die Gazetten füllen kann. Gleichzeitig ist eben Rob Pelinka als General Manager geheiert worden, und ich glaube, dass derjenige auch hinter diesem Trade stand, den wir eben erwähnt und seziert haben. Ich glaube eher, dass das so ein klassischer Fall ist. Magic Johnson kommt ins Fernsehen und in die Gazetten und nickt am Ende ein bisschen was ab, und die Jungs im Hintergrund machen die eigentliche Arbeit. Ja, viel Good Moments für eine Franchise, die im Moment nicht so gut dasteht. Dann haben wir noch einen Trade, der schon ein paar Tage länger her ist, aber vielleicht nicht weniger wichtig, denn Serge Ibaka ist von den Orlando Magic zu den Toronto Raptors gegangen. Die Raptors haben damit versucht, so ihre Lücke im Frontcourt zu schließen, nach der sie lange gesucht haben, und werden ja jetzt in Trade-Gerüchten auch schon wieder gehandelt, im Namen von Jonas Valanciunas. Aber vielleicht erstmal dazu, ist das der Move für die Raptors, der sie näher an die Boston Celtics und an die Cleveland Cavaliers ranbringt, oder sagst du, eigentlich austauschbar? Ja, also sie haben ja nicht viel abgegeben. Das ist jetzt vielleicht ein Rental. Masai Ujiri hat gesagt, dass man Ibaka im Sommer auf jeden Fall resignen möchte. Das macht natürlich Sinn, wenn man jetzt einen First-Rounder abgibt. Aber ich glaube, ich habe keinen Hehl davon gemacht, dass ich glaube, dass Terrence Ross nicht die Lösung ist für jegliche Franchise auf der 3. Insofern haben sie da nicht viel abgegeben. Für mich ist das eher absolute weiße Fahne von Seiten von Rob Hennigan und den Orlando Magic, dass man gesagt hat, dass was man für Scheiße in der Offseason gemacht hat, das hat absolut nicht hingehauen, und jetzt versucht man eben, ich hatte das ja auch per Twitter dann ein bisschen dargestellt, irgendwie die... Das war groß. Die Scherben dann wieder aufzusammeln. Ich hatte das verglichen damit, dass man irgendwie einen 50er verbrennt und einen 10er auf dem Boden findet und dann behauptet, man hätte einen tollen Tag gehabt. Ja. Genauso sind die letzten 6 Monate oder 12 Monate der Orlando Magic auch zusammenzufassen. Ist ja wirklich so. Also ich meine, du hast ja nicht nur jetzt Ibaka jetzt abgegeben und hast ein bisschen was dafür bekommen, sondern du hast auch Aaron Gordon eigentlich fast ein ganzes Jahr Entwicklung genommen. Ich meine, der wirft 4 Dreier pro Spiel, die er Baumstämmen, backsteinmäßig eben an den Ring schmeißt. Und das hätte schon viel früher passieren müssen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von Frank Vogel, der das nicht vorher identifiziert hat, der es nicht geschafft hat, diesen Logjam im Frontcourt mit Vucevic, mit Bismack Biyombo, auch ein furchtbares Signing. Hammerwerfer. Im großen Sinn. Ja, dass er das nicht vorher irgendwie ein bisschen klarifiziert hat. Ich glaube, das hat ihn wirklich Teile der Saison gekostet. Ja, gebe ich dir völlig recht. Für Toronto ist das ein Move, den sie machen müssen. Und ich glaube, dass da theoretisch sogar jetzt noch mehr kommen muss. DeMar DeCarroll können sie nicht abgeben. Ich weiß nicht, Paul Millsap wäre meiner Ansicht nach ein besserer Spieler gewesen für das System, als es Ibaka ist. Da hätte man wahrscheinlich mehr abgeben müssen. Das weiß ich jetzt nicht, wie man das macht, aber Ibaka ist halt schon auch nicht mehr derselbe Spieler, der er war zu seinen Peak-Zeiten bei OKC, was die Athletik betrifft. Er scoret zwar mehr und kann jetzt auch abseits des Balles ein bisschen jenseits der Dreierlinie den kurzen Dreier treffen, aber also so viel Angst muss man vor Serge Ibaka nicht mehr haben. Ja, vielleicht kommen wir auf die Raptors ja gleich nochmal zu sprechen, wenn wir unsere Trade-Machine anwerfen, denn wir beide haben uns natürlich, es kann jetzt sein, wenn ihr den Podcast hört und es ist schon Donnerstagmorgen, dass in der Nacht natürlich schon Dinge passiert sind, die wir jetzt nicht auf dem Zettel haben, aber Stand jetzt, Mittwochabend, 21.39 Uhr, ist noch nicht viel passiert, außer die absolute Granate, die ich gerade gelesen habe, dass Derek Williams von den Cleveland Cavaliers zu einem zweiten 10-Day-Contract gezeigt worden ist. Aber beschäftigen wir uns doch mal mit den ganzen Gerüchten und mit dem ganzen Zeug, was da in den nächsten 24 Stunden kommen könnte. Ja, fangen wir doch vielleicht erstmal an. Ich mache so ein bisschen den Live-Report hier. Angeblich ist ein möglicher Move von Jimmy Butler zu Boston bislang nur daran scheiternd, oh, das war furchtbar aus Deutsch, hängt nur daran, dass sie nicht Jay Crowder mit reinsetzen wollen in den Deal. Würdest du da abfeuern, wenn sie, sage ich mal, jetzt Jimmy Butler, Boston's First, Jay Crowder, für Boston's First Jay Crowder, James Young und Terry Rozier abgeben? Du hast mich ja bei unserem Facebook Live Podcast gefragt, was ich für Lieblingsspieler habe, und tatsächlich habe ich das nicht genannt, weil mir da irgendwie nicht eingefallen ist, aber Jay Crowder gehört zu einem meiner Lieblingsspieler. Ich würde mich da auch verdammt schwer mit tun. Auf der anderen Seite, wann denn, wenn nicht jetzt, ist mal die Zeit, dass Boston aus ihren Assets was macht. Also ich stelle mir gerade vor, jetzt wartet ihr noch ein, jetzt warten die Celtics noch ein bisschen länger und dann hängen sie irgendwann auf dem Netzpick rum. Die Frage ist ja eigentlich immer die gleiche, wenn es um so hohe Draftpicks geht. Also Jay Crowder auf der einen Seite, klar, du verlierst irgendwie einen super talentierten Typen, der viele Sachen, so ein Schweizer Taschenmesser, der viele Sachen kann. Aber gehen wir jetzt mal von dem Netzpick aus. Der ist potenziell ein Top 2 oder Top 3 Pick. Wie groß ist denn die Chance, dass einer dieser Rookies irgendwann mal so gut wird wie noch 3 oder 4 Jahre Jimmy Butler oder Paul George, der jetzt auch auf einmal in der Verlosung ist? Oder ist da nicht die Nummer sicher zu sagen, pass mal auf, hier habe ich doch schon eigentlich das, was mein Pick mal irgendwann werden soll? Ja, du erwähnst was, was eigentlich total richtig ist, und nicht umsonst ist in dem Wort Asset das Wort Ass. Das schiebe ich auf deinen Jetlag. Was viele GMs machen, sie sitzen sprichwörtlich auf den ganzen Assets, und Boston hat das viel zu lange gemacht. Ein James Young hat mittlerweile gar keine Trade Value mehr. 17. Picks, RJ Hunter, nominell auch First Rounder, als Pick 29 gedraftet, ist nicht mehr in der Liga. Ja. Das sind so Sachen, da haben sie viel zu lange gewartet, diese Spieler und das Potenzial, was so in den potenziell schlummert, dann eben auch zu Geld zu machen oder zu Talent zu machen. Da gebe ich dir absolut recht. Im Falle des Brooklyn Picks wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das, glaube ich, das größte Asset in der gesamten Liga ist, was Draft Picks betrifft. Brooklyn wird nicht besser werden dieses Jahr. Es ist ein Pick, der einem dritten Team gehört sozusagen. Insofern ist das ein Surefire Top-3-Pick. Aber überleg dir da doch, Jaylen Brown anzubieten. Ich meine, ne, das, er war der was, vierte Pick dieses Jahr, und da kann man sicherlich noch einiges draus machen. Ja, ich denke auch. Also natürlich ist der Brooklyn Pick eines der wertvollsten Assets, was die ganze Liga aktuell zu bieten hat. Aber Paul George oder Jimmy Butler sind auf ihrer Position auch eine der wertvollsten Spieler, die Liga zu bieten hat. Also deswegen würde ich mir doch überlegen, ob ich nicht vielleicht auf ein potenzielles Asset, vielleicht wird er gut, vielleicht nicht, verzichte und dann sage, meine Starting Five sieht in Zukunft so aus: Isaiah Thomas, Avery Bradley, Paul George oder Jimmy Butler, Al Horford plus X, was ich dann vielleicht mit meinen anderen Assets irgendwie mit Marcus Smart und James Young oder Jaylen Brown vielmehr dann machen kann. Also das ist doch, damit habe ich doch einen Block für die nächsten 3-4 Jahre, wo ich im Osten bis auf Cleveland und vielleicht noch ein anderes Team kaum Konkurrenz mehr vorfinde. Kurz vielleicht noch ein paar Sätze zu den Bulls oder generell Teams. Indiana, Hust, die jetzt den Market testen für ihre Franchise-Spieler oder zumindest für ihre Starspieler, finde ich sehr sonderbar. Ich würde sagen, gerade Leute, die jetzt noch nicht jenseits der 20 sind, also schon in ihren 30ern, würde ich sagen, behalt den Spieler auf jeden Fall und guck, ob du immer noch aufbauen kannst. Was bringt es jetzt irgendwie Chicago oder Indiana 50 Cent on a Dollar zu bekommen und ein paar First-Rounder, die dann zu nichts werden? Wir kennen ja die Statistiken. Wenn ein Spieler jenseits der Top 5 gedraftet wird, sinkt die Chance, dass er überhaupt zu einem wertvollen Rotationsspieler bis hin überhaupt mal zu einem All-Star wird, zu einem Fragment. Insofern macht das für mich nicht so sonderlich viel Sinn, das, was du hast, dann eben abzugeben für das, was du haben könntest. Witzigerweise sind es auch genau die Teams oder die drei Superstars, die jetzt zur Diskussion stehen, nämlich Melo, Jimmy Butler und Paul George offensichtlich. Das sind genau die drei Teams, die im vergangenen Sommer alles dafür getan haben, in diesen Win-Now-Modus zu kommen. Chicago signed Dwayne Wade und Rajan Rondo und vorher Robin Lopez, um irgendwie einen Playoff-Push zu machen. Das geht dann in die Hose, also direkt Rebuild und Jimmy Butler auch raus. So eine richtige Übersprungshandlung. Bei Indiana genauso. Jeff Teague geholt, Al Jefferson gesigned und so weiter und so fort. Mit Miles Turner eigentlich schon super Asset. Geht so ein bisschen in die Hose. Ich meine, aktuell sind sie Sechster, so schlimm sieht's nicht aus. Und direkt wird so wieder dieser Aktionismus ausgepackt. Und bei New York sei ja sowieso mit Derrick Rose, Noah das Gleiche. Hat auch nicht geklappt. Und jetzt wird Melo öffentlich diskreditiert und versucht irgendwie vom Hofe zu jagen. Also das spricht auch nicht ganz dafür, dass diese drei Franchises, selbst wenn sie einen hohen Pick kriegen sollten, der irgendwann mal ein Starspieler wird, damit super umgehen können. Ja, ich verstehe das, wie gesagt, nicht unbedingt ganz, aber ich glaube, dass das so ein bisschen dieses Asset-Hunting ist. Kann aber auch sein, dass einiges davon von Agents gepitcht wird, die dann sagen, ja, mein Spieler möchte den Max-Vertrag sofort unter die Nase gehalten bekommen oder würde sonst nicht frühzeitig verlängern oder ähnliches. Ich glaube, dass da auch ziemlich viel Politik in Anführungsstrichen drin mit dabei ist, in dieser Trade-Deadline dann eben auch dieses Zusammenspiel mit den Medien. Ich denke, das ist ziemlich klar. Wollen wir mal die Trade Machine anwerfen und mal ein bisschen rumprobieren? Ja, mach den Traktor, werf ihn an, wir fahren durchs Dorf und treib die Sau vor dem Ich fange mal, Phil, ich fange mal mit euch an. Sehr gerne. Ihr wart so gar nicht bisher in den Trade Talks mit drin, natürlich auch, weil die Assets. Du kannst aber jetzt alle nicht haben. Ja, das haben wir gedacht. Aber weil die Assets jetzt auch nicht gerade Hallo schreien. Ich habe gerade in unserem kurzen Vorgespräch mal gesagt, bei so einem Paul George, den Markt zu testen, ist natürlich Schwachsinn, weil du rufst 29 Teams an und jeder sagt, ja, will ich haben. Bei Dallas sieht's da aktuell leider Gottes doch ein bisschen anders aus. Nach dem Boogie Cousins Trade möchten die Sacramento Kings jetzt komplett reinen Tisch machen. Und so ein, zwei junge Spieler haben sie ja vielleicht noch, die man ja potenziell noch mal weiterentwickeln könnte oder auf die man vielleicht, wenn man wenig abzugeben hat, noch mal setzen könnte. Was hältst du davon, wenn ihr den Sacramento Kings den Vertrag quasi von Andrew Bogut und Deron Williams, die nämlich beide nach dieser Saison Free Agents werden, rüberschickt? Insofern würden die Sacramento Kings weiteren Cap Space aufmachen. Und dafür zurück kriegt ihr Rudy Gay, der aktuell natürlich verletzt ist, aber eine Player-Option am Ende des Jahres hat und vielleicht sogar Free-Agent wird. Und Ben McLemore, aus dem man eventuell noch was zaubern könnte. Vielleicht müsst ihr noch einen Second-Rounder drauflegen, um das für Sacramento schmackhaft zu machen. Aber ihr kriegt in Ben McLemore einen jungen Spieler, den man vielleicht noch weiterentwickeln kann. Gebt zwei Spieler ab, die ihr vielleicht sowieso nicht mehr resigned hättet. Und Sacramento öffnet das Portemonnaie für den Sommer, weil sie damit 19 Millionen an Capspace gewinnen. Darf ich kurz zusammenfassen, dass du uns also einen Spieler rüberschiebst, der sich gerade die Achillessehne explodiert hat und einen Underperforming Shooting Guard, der nächstes Jahr Free Agent wird. Das hört sich genau nach dem Ding an, was Donnie Nelson machen würde. Ja, Moment. Rudy Gay hat aber danach auch nur noch ein Jahr. Das heißt also, ihr bindet euch nicht an langfristige Riesenverträge. Und Ben McLemore, würde ich mal sagen, ja, du hast natürlich recht, der ist ziemliche Underperformance, aber man kann auch drauf setzen und sagen, pass auf, in dem Umfeld von Sacramento konnte sich einfach kein Spieler entwickeln, egal wie gut er ist. Und ich glaube, dass ein Rick Carlisle durchaus in der Lage ist, aus Ben McLemore zumindest einen anständigen Rollenspieler zu machen. Und auf Andrew Bogut und Deron Williams würdet ihr doch ohnehin nicht mehr setzen. Ja, aber die wären ja ohnehin weg. Also ich glaube, man guckt jetzt, dass man vielleicht einen Second Rounder irgendwo bekommt, von einem Team, das ihn absorbieren kann. Ich habe eben mal ein bisschen bei Boston tatsächlich geguckt, da müssten die schon Amir Johnson mit reinwerfen, damit das mit den Salaries halt passt, aber ich glaube, das wäre von Seiten Boston ziemlich dumm. Insofern wüsste ich jetzt noch nicht, welches Team tatsächlich sich dafür entscheiden würde, die beiden Alt-Veteranen dann aufzunehmen. Ich wäre jetzt nicht so super happy aus der Sicht, dann noch was reinzuschippen. Das denke ich mir. Ja. Das denke ich mir. Ehrlich. Hau du einen raus. Bleiben wir doch bei den Sacramento Kings. Man hat nämlich gehört, dass die Washington Wizards nach einem Point Guard, einem Backup Point Guard suchen. Ja. Und wer wäre da besser als der Backup Point Guard per se, Darren Collison? Ja. Meinst du, dass Sacramento sagt, dafür, dass sie ein Rental von Collison bekommen, geben sie Kelly Oubre auf? Also in Washington meinst du? Ja, also kann ich mir schon vorstellen, weil ich glaube, Washington schielt schon so mit einem halben Auge zumindest auf die Conference Finals. Also ich glaube, ja, mit dem Run, den sie jetzt hingelegt haben in der Liga, und vielleicht sind sie dann bei Boston oder Toronto nur eine Verletzung davon entfernt, tatsächlich im Ostfinale gegen Cleveland anzutreten. Und dann hilft es natürlich, gerade auf der Position sich zu verstärken, wo Cleveland im Backup arge Probleme hat. Die suchen ja auch gerade. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und dann hat man eben einen Flügelspieler. Bislang hat man Omri Kaspi noch abgegeben. Sacramento hat keine Flügelspieler. Wäre ein bisschen arg viel für Collison meiner Ansicht nach, aber wenn Washington wirklich eager ist, und sie haben auch gesagt, sie würden theoretisch einen First-Rounder abgeben, durch diesen Boogie-Trade ist natürlich auch ein bisschen das Preisniveau gesunken. Ja. Das heißt, man wird jetzt nicht für Darren Collison einen First-Rounder freimachen, wenn man vorher für Boogie Cousins nur einen bezahlen musste. Wäre interessant. Vielleicht reicht auch nur Thomas Satoranski und ein Second Rounder. Ja, aber ich meine, das ist ja. Das kann man ja machen, dann kriegt man einen Second Rounder zurück. Aber mal sehen. Dann werfe ich vielleicht noch einen hinterher. Ein Team, was unbedingt Spieler abgeben muss, auch was Frontcourt-Spieler insbesondere betrifft, sind natürlich die Philadelphia 76ers, die gesagt haben, ja, man muss nicht unbedingt Jahlil Okafor abgeben. Ich füge jetzt einfach mal dazu, man muss es aber oder sollte es aber zumindest. Wie wäre das denn? Jahlil Okafor geht zu den Indiana Pacers für deren First Rounder und Glenn Robinson III, der gerade mit einem 50 Dunk den Dunk Contest gewonnen hat. Ist natürlich jetzt nicht sonderlich viel, aber ich glaube, viel mehr wird man auch nicht bekommen. Man kriegt einen Spieler auf der Shooting Guard Position, der 2 Jahre Vertrag hat, noch Rookie Vertrag, das wollen sie haben, und eben noch den First Rounder mit dazu. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie sich von Jahlil noch ein bisschen mehr erhoffen, könnte ich mir vorstellen. Allerdings, wie du schon gesagt hast, der Markt ist jetzt da relativ dünn. Für Indiana finde ich es interessant, weil du dann eigentlich einen super jungen, entwickelbaren, potenziell zukunftsträchtigen Frontcourt mit Miles Turner aufbauen könntest. Ist das der Move, der Paul George theoretisch über 2018 hinaus in Indiana halten würde, wenn sie ihn jetzt nicht traden? Weiß ich nicht. Ist aber auf jeden Fall ein Move für die Zukunft. Insofern, ja, kann ich mir für Indiana noch eher vorstellen als für die 76ers. Hast du einen? Ich habe auch einen. Und zwar sind wir wieder bei den Orlando Magic. Die Orlando Magic sind überhaupt nicht zufrieden und können sie auch eigentlich nicht sein mit Alfred Payton und vor allem mit Mario Hezonja. Es gibt aber vielleicht ein Team, das daran interessiert wäre, beziehungsweise einen Trainer / GM, der sich immer auf die Fahne schreibt, aus allen Spielern irgendwie was machen zu können und der selber aktuell anscheinend mit seinem Point Guard nicht zufrieden ist. Und das ist Stan Van Gundy von den Detroit Pistons. Mein Trade-Vorschlag wäre, Reggie Jackson und Reggie Bullock von den Orlando Magic verlassen den Verein in Richtung Detroit für Alfred Payton und Mario Hezonja, und damit die Salaries matchen, geht mal wieder Jeff Green über den Tisch, der auch nur noch ein Jahr Vertrag hat, weil Reggie Jackson halt ungleich mehr Kohle bekommt als Hezonja oder Payton. Heißt, Orlando hätte seinen neuen Point Guard mit Reggie Jackson, den sie mit Aaron Gordon irgendwie in die nächsten Jahre hieven wollen. Und Detroit würde seinen Backcourt ein bisschen umkrempeln, hätte 2 junge Spieler und einen potenziellen Backup, falls sie Kentavious Caldwell-Pope im Sommer nicht für 100 Millionen signen wollen. Was wohl passieren wird und was auch schon verrückt ist. Ja, Reggie Jackson ist identifiziert worden von den Pistons im Prinzip als übel diese Saison. Als Grund, wieso es nicht so gut zusammenpasst. Er hat einige Wochen verpasst. Ishniff hat ganz gut den Staffelstab in der Hand gehalten, bis dann eben Reggie von der Verletzung wiederkam. Und dann gab es so ein bisschen Protokoll. Das hatte man ja auch schon gesehen in seiner Zeit letztes Jahr und davor bei OKC. Ich glaube schon, dass man da sehr schnell zu einer Übereinstimmung kommen könnte, wenn man ein bisschen was auch vor allem im Backcourt zurückbekommt. Mhm. Man muss in Rebuild, man muss in Draft, holt sich Spieler. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, was das Angebot betrifft. Wer kommt dann noch mit dazu? Hezonja Green. Hezonja Green und Elfrid Payton. Ah. Ja, könnte man theoretisch machen. Hast du schon recht. Ich bastel gerade selber an einem Shade, der ein bisschen größer ist. Oh, ich habe noch einen, Phil, ich habe gestern vorm Schlafengehen 20 Minuten im Bett gelegen und einen den absoluten Blockbuster-Monster-Trade zusammengefrickelt, mir danach mit meinem Bruder geschrieben und meine Theorie verbreitet, der mir einen lachenden Smiley zurückgeschrieben hat, aber den will ich dir gleich auf jeden Fall noch unterbreiten. Welchen ich dir aber mal kurz noch eben, weil der so sehr offensichtlich ist und auch schon total durch die Medien gegangen ist und anscheinend auch kurz vor dem Abschluss steht, noch eben mitgeben will, ist Ricky Rubio für Derrick Rose, straight up. Was sagst du dazu? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Thibs davon haben soll, außer dass man eben ein Jahr früher Chris Dunn die Klaviatur zur Verfügung stellt. Ich verstehe nicht, woher das unbedingt kommt. Klar, Minnesota ist jetzt diese Saison nicht irgendwie in einer Playoff-Position, aber Chris Dunn hat nicht so überzeugt, als dass man ihm jetzt irgendwie dieses Vertrauen wegschenken sollte. Und ich glaube, Rubio hat gezeigt, dass er durchaus variabler Point Guard sein kann. So, er wird jetzt nicht unbedingt viel besser werden. Man weiß, was man an ihm hat, aber das ist doch mehr als an Derrick Rose definitiv. Ich glaube, das wäre nur ein reiner Salary Move von Seiten von Thibs. Und aus Seiten Nix würde ich sofort zuschlagen. Ich kann, Phil, ich kann nicht verstehen, warum es so lange dauert. Ich würde sofort, ich hätte am Telefon noch ja ins Telefon geschrien. Wenn ich mir überlege, dass wir Derrick Rose um Gottes Willen doch bitte nicht resignen im Sommer, dafür Ricky Rubio zurückkriege, der zugegebenermaßen überhaupt nicht schießen kann, das will ich aber auch nicht von ihm, denn zum ersten Mal hätten wir einen Point Guard seit vielleicht Chris Childs oder so, der auch ein bisschen Defense spielen kann und jemand, der knapp irgendwie 9 oder 10 Assists im besten Fall auflegen kann. Das heißt automatisch 5 Schüsse mehr für Kristaps Porzingis. Das mache ich doch sofort. Oh je, da höre ich im Hintergrund, dass dein Neffe ganz unglücklich ist. Yes, ich glaube, der will nicht schlafen momentan. Ich muss mal gleich gucken, vielleicht machen wir gerade mal eine Pause. Muss Onkel Phil... Dann gehen wir mal kurz in die Werbung. Bis gleich. Machen wir. Also, da sind wir wieder frisch aus der Werbepause, in der Phils Red Bull, den er sich gerade aufgrund seines Jetlags reingepfeffert hat, gesponsert wird von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos unter basket.de und auf Facebook. Und wir steigen wieder ein bei Rubio gegen Rose, waren wir, glaube ich, gerade, oder? Mhm, ja, also ich glaube, du wirst einfach nur darauf warten, wann endlich da der Trigger gedrückt wird. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich klappt, aber für die Knicks wäre es auf jeden Fall eine super Sache. Na, es wäre auf jeden Fall nicht scheiße wie sonst. Ne? Das Einhorn könnte auf jeden Fall damit arbeiten. Das denke ich auch. Du, sag mal, du hast vielleicht auch gehört, dass angeblich da so ein Drummond für Valanciunas Rumor draußen ist. Ja. Wir und wurden auch angetwittert. Du hattest das ein bisschen geteasert und dann haben direkt zwei Jungs gesagt, so ja, wie sieht das denn damit aus? Wäre für mich schon natürlich straight up nicht unbedingt möglich, aber ohnehin auch recht verwunderlich, wenn das dann zustande käme. Das wäre ja dann wirklich ein Blockbuster. Mhm. Also ich kann auch direkt mal sagen, wer. Und zwar waren das Honey Badger, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Thorsten Baust, die genau nach Andre Drummond gefragt haben, beziehungsweise Simon Philipp auch noch, auf alle auf Twitter. Ja, also ich glaube, wenn es das ist, was so ein bisschen in den Gazenten so rumgegangen ist, nämlich Drummond für Valanciunas, dann fände ich das arg wenig für Andre Drummond. Die zweite Variante wäre aber, wenn die Boston Celtics keinen der Superstars kriegen, ob die da vielleicht dran gehen. Was sagst du denn dazu? dass der Frontcourt um Al Horford, um Andre Drummond verstärkt wird? Also im Prinzip müssen wir jetzt hier kurz so einen Alarm-Sound machen, weil ich schicke dir jetzt ein Trade-Proposal-Foto, ein Screenshot per Skype in Echtzeit, zu dem du jetzt reagieren darfst. Ich habe jetzt auf Enter gedrückt. Wir machen jetzt wieder so eine kleine Live-Session daraus hier. Ah, zu mehr Komplexität ist mein Kopf nicht mehr fähig. Boah. I-Team-Trade. Darf ich vorlesen? Ja, hau rein. Also, die Toronto Raptors bekommen Andre Drummond und, wie ist denn sein Vorname? Rashad Holmes. Die Detroit Pistons bekommen Jonas Valanciunas, Corey Joseph, Nogueira und, ach du meine Güte, das hast du yes. extra gemacht. Nein, aber es... Luvavu Cabarro. Cabarro, ja, Entschuldigung. Auch First-Round-Pick. Bei mir ist es auch die sechste Stunde. Na gut. Und die Philadelphia 76ers, hoppla. Bekommen Reggie Jackson. Na, die interessiert an. Sind an ihm. Ehrlich gesagt ist das ein Trade, das ist so mein Blockbuster, an dem ich eben auch noch ein bisschen fertig gebastelt habe. Deshalb entschuldigt Leute, wenn ich wieder eine große Ä-Tirade von mir gegeben habe, an dem ich gearbeitet habe. Und wenn es denn was gäbe, man könnte vielleicht noch den einen oder anderen Pick reinwerfen, dann das. Detroit bekommt da schon einiges. Dafür, dass sie Drummond und Jackson abgeben. Ich glaube, wenn sie wirklich Jackson abgeben wollen und Philly dann noch einen ihrer 5000 First-Runner mit dazu zutut, bekämen sie einen Flügelspieler als Versicherung, falls Caldwell Pope eben nicht mehr da ist. Natürlich nicht dasselbe Prädikat, aber Luavu Cabarro hat auf jeden Fall was gezeigt dieses Jahr, auch wenn du jetzt vor dir her schmunzelst. Corey Joseph kann eine Übergangslösung auf der 1 sein, auch was Starter-Minutes betrifft, hat einen teamfreundlichen Vertrag. Lucas Nogueira ist definitiv ein sehr, sehr agiler, interessanter Center-Talent. Ja. Und Valanciunas hat auch einen passablen Vertrag für 4 Jahre. Also ich glaube, schlecht ist das erstmal nicht. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also die 76ers haben ja eigentlich fast nichts abgegeben. Da muss der First-Rounder, der muss da noch mit reinfließen. Ja, aber ja, kann schon Sinn machen. Auf jeden Fall. Und Toronto geht damit all in. Das stimmt allerdings. Also das ist natürlich so ein kleines Hirngespinst, muss man natürlich jetzt sagen. Einige von euch schütteln den Kopf zu Hause. Aber ich sag mal, wenn wirklich einige Jungs große Testikel über Nacht bekommen hätten, dann kann man so einen Trade mal machen. Ja, also ich sag mal so, in Toronto bei Ibaka und Drummond im Frontcourt möchte ich nicht mehr zum Korb ziehen. Das steht mal fest. Dann lass mich dir, wo wir doch gerade bei Three-Team-Trades sind, den Trade vorstellen, den ich gestern Abend zusammengebastelt habe und der ist an Wahnsinn nicht zu überbieten. Ich sage es dir direkt. Die New York Knicks bekommen Amir Johnson, Jay Crowder und Marcus Smart. Die Boston Celtics bekommen Blake Griffin und Paul Pierce. Und die LA Clippers bekommen Carmelo Anthony und Ron Baker und einen First Rounder von den Celtics. Bevor du ausflippst und sagst, Marius, das war der absolut letzte Podcast, den ich mit dir aufgenommen habe, lass mich kurz erklären, was da für ein Wahnsinnsgedanke dahinter gestanden hat und dann kannst du anfangen, mich zu beschimpfen. Warum machen die Clippers das? Dieser Trade, dass Melo zu den Clippers geht, ist die Garantie, dass Chris Paul bleibt, würde ich sagen. Blake könnte ja auch in der Free Agency gehen, also kriegst du mindestens jetzt einen Starspieler dazu. Potenziell bleibt dann mit CP3 deswegen der nächste. Man darf dann nicht vergessen, dass Dwayne Wade zum Beispiel, um diese Banana Boat Crew zusammenzubringen, auch im Sommer Free Agent ist und den First Rounder, den du dir dafür geholt hast in diesem Trade, den könntest du damit einsetzen und hättest dann vielleicht im Sommer Chris Paul, Carmelo Anthony und DeAndre Jordan. Zugegebenermaßen ist das Championship-Window oder das Contender-Window von diesem Kader auf 12 Monate maximal begrenzt. Aber du gehst der Gefahr eben aus dem Weg, dass du im Sommer jetzt ganz ohne was darstellst. Warum macht Boston das? Ich fand einfach diese Line-Up von Isaiah Thomas, Al Horford, Blake Griffin und Avery Bradley plus dann irgendwas, weil sie den Netzpick ja immer noch haben, absolut scary. Und warum macht New York das? Weil New York nichts Besseres kriegen würde auf der ganzen Welt als Jay Crowder und Marcus Smart. Interessant ist es Ich glaube nicht, dass sich die nein, lass mich ausreden, die Verteidigung von Boston, die nicht so gut ist bislang wie erwartet und antizipiert, Isaiah Thomas, dass die sich erlauben können, Marcus Smart und Jay Crowder gleichzeitig abzugeben. Natürlich kannst du dir das erlauben, wenn du so einen großen zurückbekommst, aber um wirklich einen tiefen Playoff-Run zu haben, gerade Crowder, der easy drei Positionen decken kann und Smart, der genau dasselbe tut, diese Variabilität wird dir dann schon wird dir sehr fehlen. Gleichzeitig bist du natürlich unglaublich variabel mit Griffin und Horford auf der 4 und der 5, die im Prinzip beide spielen können und die ganze Zeit fluide hin und her wechseln. Das wäre schon sehr, sehr cool zu sehen, was Brad Stevens damit anfangen könnte. Ich glaube, dass so oder so am Ende der Trade-Deadline die Clippers wieder ein kompletter Scherbenhaufen sein werden. Ich glaube auch, dass mittlerweile sich so ein bisschen hört, das Blatt gewendet hat, was so die Fortunen von Houston vielleicht betrifft. Das wird abzuwarten sein, inwieweit das nur in der Regular Season der Fall ist. Aber gut. Übrigens, interessant, dass du Houston gerade sagst. Ich lese nämlich gerade, dass die Cleveland Cavaliers Iman Shumpert für Patrick Beverley angeboten haben. Stille. Ja, das ist ja dumm. Ja, das habe ich auch gedacht. Was soll das denn? Also ich meine, ich kann auch Ron Baker für Paul George anbieten. Und kann ich machen. Dann wird halt das Telefon nicht beantwortet. Also ich glaube, das wäre sehr, sehr dumm von Houston, jetzt einen von beiden, zwei Verteidigern in ihrem, oder drei, wenn du Capella mit reinnimmst, Verteidigern in ihrem Team jetzt abzugeben für Shumpert, der ja das Ähnliche bringt, aber alles im Prinzip schlechter, muss ich ja ganz ehrlich so sagen. Ja, ist auch so. Übrigens, ich habe, bevor wir aufgenommen haben, ich weiß gar nicht, ob du es noch gesehen hast, auf Twitter unsere Follower gefragt, ob denn einer von den Großen, also Paul George, Carmelo Anthony oder Jimmy Butler, bis morgen getradet wird. 45% sagen keiner der drei. Glaubst du auch, dass so ein richtig großer Name jetzt nicht mehr über den Ladentisch geht? Also ich war kurz auf Facebook nebenher und das darf man jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber Basketball Forever schreibt, Lakers are about to acquire Paul George. Also ich weiß Laber nicht, was nicht. Hier los ist. Ja, ich weiß auch nicht. Was kannst du denn, lass uns doch jetzt mal gerade überlegen, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, was können sie denn reinbringen? Clarkson kannst du reinwerfen und Ingram. Reicht das? Clarkson und Ingram? Niemals. George? Ja, auf gar keinen Fall. Dann will ich D'Angelo Russell und Brandon Ingram haben. Was ist mit Randall, Ingram und Clarkson? Auch nicht. Brauche ich nicht. Ich habe Miles Turner. Was soll ich mit Julius Randall? Spielt die 4? Nee. Ich will Ingram auf die 3, Miles Turner auf die 4 und D'Angelo Russell auf die 1. Oh, ist das hässlich. Ja. Ey, das... Was meinst du, was Magic Johnson dann im Kredit der Lakers-Fans steigt, wenn er morgen Paul George präsentieren kann? Mein lieber Mann. Einen Namen würde ich dir gerne noch unter die Nase reiben. Und zwar mehren sich die Anzeichen, dass zwei Wingspieler ihre Vereine wahrscheinlich verlassen werden. Das ist jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme auf der Position, aber durchaus sehr gute Rollenspieler. Und zwar Wilson Chandler und Bojan Bogdanovic. Oh ja, beide. Mag ich. Genau, beide sind tatsächlich heiße Trade-Kandidaten. Oh, du hast mir noch ein Foto geschickt. Nein, guckst du nicht an. Okay. Das war nur der Follow-up dafür. Okay, also beide sind heiße Trade-Kandidaten. Genau, hau mal einen raus, zu wem es passen könnte. Wilson Chandler geht zu den Rockets. Dafür bekommen sie im Gegenzug Trevor Ariza, Sam Decker und einen Second Rounder. Reicht das? Sam Decker kann das bringen. Trevor Ariza können sie vielleicht flippen, haben noch nächstes Jahr unter Vertrag. Ja, aber eigentlich tausche ich doch mit Trevor Ariza und Wilson Chandler fast die gleichen. Ja, der eine verdient nur 4 Millionen weniger und hat ein Jahr weniger Kontrakt. Naja. Ja, weiß ich nicht, ob mir das ehrlich gesagt, also ich glaube, wenn ich Denver wäre, würde ich doch versuchen wollen, da nicht unbedingt Spieler, sondern irgendwie einen Late First Rounder rauszuziehen. Ja, dann würde ich Washington anvisieren, aber die haben halt schon Marquise Morris. Was ist denn mit OKC? Die haben zwar keinen Pick, aber die hätten zum Beispiel Cameron Payne oder Andre Robertson. Die brauchen auch einen Wingspieler. Oder jemanden, der potenziell vielleicht 4 und 3 spielen kann und noch ein bisschen verteidigen kann. Die Spekulationen werden immer wilder. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Auch was mit Derek Favors in Utah ist, da müsste man schon mal ein bisschen, also muss man jetzt nicht, ich glaube, dass einige Teams, die Spieler haben, die getradet werden können, dann eher warten in der Offseason. Ich glaube, da bekommst du einfach mehr als jetzt, wo alles so hektisch ist. Teams sind sehr, sehr vorsichtig, First Rounder mit in den Deal zu werfen, einfach aufgrund der Salary Cap Struktur, die jetzt wesentlich abgeflachter sein wird. Man hat nicht mehr so viel. Da ist es. Günstige, wir haben gerade drüber geredet. Vor einer Minute. David Aldridge postet: Wizards acquire Shooter Bojan Bogdanovic. Für Andrew Nicholson, Marcus Thornton und und einen Lottery Protected 2017er. Ja, da ist der 17er von Washington schon wieder weg. Also, die Wizards mit Bojan Bogdanovic in Zukunft. Guter Trade, doch. Für die Wizards. Interessant. Ich bin Fan von Bogdanovic. Man muss gucken, wie die Protections sind, weil es auch sein kann, immer in Washington, dass gut eine Implosionsgefahr da ist, aber generell, ich glaube, Bogdanovic hat auch noch, ist das nur ein Rental? Hat er noch Vertrag? Guck halt mal. Nein, oh, es wird unrestricted free agent dadurch. Die Bird Rights kommen nicht mit. Das wird natürlich ein bisschen eng, wenn die den mal nicht abgeben an der Offseason direkt wieder. Vor allem Otto Porter müssen sie auch bezahlen. Tja, also win now in Washington, hä? Mein gut, lieber Mann. Gut, dass man Jan Mihimi 40 Millionen gegeben hat. Nein, 60 Millionen. 4 Jahre 60 Millionen. Das war ein sehr guter Signing. Krass. Man hat ja so viel Geld zur Verfügung gehabt. Gut, dass sie Andrew Nicholson losgeworden sind. 24 Millionen, 6 Jahre im Schnitt. Ich meine, gib dir gute 6 Minuten, der Junge. Ja, geil. Haben wir doch einen Live-Trade heute Abend noch mitbekommen. Also wenn Paul George getradet wird, dann verliere ich jeglichen Glauben an Indiana. Und damit werde ich offiziell jegliche Allegiance zu Indiana verbrennen, bis Miles Turner einen neuen Verein gefunden hat. Ja, dann macht Larry Bird die Boston Celtics nochmal zum Meister. Ja, das wäre krass. Aber die Boston Celtics, wie würdest du das vielleicht so gegen den letzten Drittel unseres Podcasts oder letzten Viertel, wie würdest du das die Wahrscheinlichkeit auf einen großen Splash-Move betiteln? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Danny Ainge jetzt zur Trade-Deadline, wo er so lange an den ganzen Assets festgehalten hat, jetzt auf einmal anfängt, aktionistisch zu werden, ehrlich gesagt. Ich glaube, meiner Meinung nach, und wahrscheinlich werde ich da, oder vielleicht werde ich da falsch liegen, ich glaube, dass kein Superstar über den Tisch geht heute Nacht oder morgen Abend. Aber ich glaube, dass diese ganzen Trade-Gerüchte im Sommer nochmal ordentlich Fahrt aufnehmen werden und oder zum Draft. Und dann steht Danny Ainge mit vielen jungen Spielern, potenziell hochgedrafteten Rookies, nochmal ganz hoch im Kurs. Und ich glaube, dann hat man mehr Zeit, sich das reiflich zu überlegen. Aber er sitzt jetzt, wie du gerade so schön gesagt hast, seit mehreren Jahren auf diesen ganzen Assets und kann mir nicht vorstellen, dass er das in 24 Stunden über den Haufen wirft. Es sei denn, die Indiana Pacers ziehen am Trigger und sagen, okay, gib mir den Netzpick und noch irgendwie Marcus Smart und dann kriegst du Paul George. Dann würde ich sagen, okay, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, das machen wir sofort. Wenn da jetzt irgendwie beide Netzpicks im Spiel wären und Marcus Smart und Crowder oder so, dann glaube ich, dass Danny Ainge das nicht macht. Ja, gleichzeitig hat Danny Ainge ein bisschen Feuer unterm Hintern. Ich meine, sie sind Zweiter in den Standings. Ist jetzt nicht unbedingt so, als müsste man das jetzt machen, aber da gleichzeitig bedeutet das auch, dass das Window offen ist. Und das Window kann sich sehr, sehr schnell wieder schließen, wenn man sich OKC anschaut. Wenn Cleveland noch eine Verletzung dazu bekommt, Kevin Love ist schon nicht mehr dabei, dann wird das sehr schwierig, sich in der zweiten oder Runde oder den Conference Finals durchzusetzen. Und sonst ist der Osten ganz offen. Also wenn man jetzt wirklich es noch schafft, einen Spieler dazu zu bekommen, ohne viele Spiele abzugeben, dann muss man halt mal in diesen War Chest der Picks gucken. Man spricht ja mal davon, dass man so viele Spieler dann noch eben dazusetzen muss, aber man hat Tyler Zeller und Emil Johnson, die zusammen 19 Millionen an Salary verdienen. Das heißt, die Salaries kann man immer matchen, wenn man einen großen holt. Und wenn es dann nur Crowder plus Picks ist, dann hast du immer noch Tiefe. Das musst du dir dann halt überlegen, ob du tatsächlich Jay Crowder behalten möchtest oder jemand holst, der dich dann over the hump bringen könnte. Vor allem muss man ja dann auch sehen, Toronto mit Ibaka und jetzt, auch wenn es ein kleinerer Move ist, Washington haben beide... Und vielleicht Drummond, haben beide schon jetzt was getan, um halt in den Playoffs besser dazustehen. Und stell dir vor, die Celtics würden an genau einem von diesen beiden scheitern. Dann, glaube ich, muss Danny Ainge sich einige Fragen gefallen lassen. Uns hat übrigens, glaube ich, das Deadline-Fieber gepackt, dass wir über einen Trade von Andrew Drummond sprechen, der in der Offseason einen dicken Vertrag unterzeichnet hat. Aber gut, ja, wer weiß. Interessant ist es wohl. Ich aktualisiere mal gerade nochmal den Twitter-Feed, aber es scheint, als wäre es... Kennst du diesen Käse, den du aus dem Kühlschrank holst und der dann direkt irgendwie so anfängt wegzulaufen? Der dann so anfängt zu schmilzen, so komplett fies und dann... Ja, ja. Das ist dein Kopf. Das ist dein Kopf, ne? Es reicht jetzt auch für dich. Ja. Du bist einmal um die ganze Welt geflogen, nur um diesen Podcast aufzunehmen. Ich flieg auch morgen wieder zurück. Ja. Ja, also wisst ihr, mit dem, was wir hier an Kohle machen bei dem Podcast, da haben wir gesagt, nee, pass mal auf, wenn die Trade-Deadline bevorsteht, dann, Phil, sei mal nicht so, flieg doch mal in die Schweiz, da ist die Verbindung ein bisschen besser über Skype, kannst ja dann am Donnerstag wieder zurückfliegen. Ja, wenn irgendwie der NBA-Draft ist oder so, dann komme ich dafür, weiß ich nicht, nach Hongkong oder hast du nicht gesehen, damit die Verbindung ein bisschen besser ist und dann fliege ich auch wieder zurück. Ja, vielleicht wird ja auch der nächste Podcast präsentiert von British Airways. Wer weiß. Weißt du, was wir mal machen könnten? Wär's mal mit einem Facebook-Live-Podcast. Das wäre großartig. Aber das haben andere Leute schon gemacht. Ja. Nein, vielleicht da nochmal 2 Cent dazu. Wir haben ein bisschen Wellen geschlagen in gewisser Weise. Muss man aber auch als Präambel vielleicht einfach wirklich offen sagen, 90% von euch, vielleicht sogar mehr, wird es überhaupt gar nicht jucken und interessieren. Denn ihr hört Podcasts, um unterhalten zu werden und das wollen wir machen. Wir haben echt Spaß daran und freuen uns, das sagen wir wirklich jedes Mal, wenn das der Fall ist. Und wir sind auch nicht ignorant. Das sollte man uns jetzt auch nicht irgendwie vorwerfen. Wir wissen, dass andere Leute super Sachen machen und im Zweifel auch mehr Zeit haben als wir. Wir machen damit kein Geld und ihr wisst es besser als die meisten anderen. Wir machen es manchmal ein bisschen zu unregelmäßig oder sind wahrlich nicht perfekt. Dennoch sind wir eine recht überschaubare Community in Deutschland und wir fanden das einfach ein bisschen strange, dass man nicht vielleicht ab und zu auch mal einfach ein paar positive Sachen abfeuert und nicht immer nur irgendwie so ein bisschen sich auf den Schwanz getreten fühlt. Und, Phil, das war jetzt aber wirklich der Jetlag. Das du hättest auch sagen können, auf den Fuß getreten fühlen. Nein, du hast ja vollkommen recht. Jungs, sag doch beim nächsten Mal einfach Hallo. Wie wär's? Hä? Ja, oder sag doch meinetwegen, hey, wir haben was gesehen und wir wollen das jetzt viel besser machen, weil wir viel geiler sind als die. Das könnt ihr auch gerne machen. Fände ich aber auch ziemlich straight. Warum nicht? Ja. Ne? Kann man mal machen. Dicker Kuss habe ich auf Twitter geschrieben. Seid doch nicht so böse. Aber wenn ihr zufälligerweise einen kleinen Social-Media-Exkurs mit uns machen wollt, auch gerne beruflich gegen Bezahlung, dann könnt ihr das gerne machen. Ja, wir bieten Workshops an. Wir geben euch ein paar Tipps. Wir bieten Workshops an, unregelmäßige Podcasts und schlecht gemachte Fotokollagen leicht gemacht. Genau. Kostet eine Kiste Altbier. Mit pfiffigen Titeln. Ja, genau, mit Kessen und pfiffigen Titeln. Nah am Zeitgeist. Ja. So, Phil, du gehst jetzt ab ins Bett. Ich aktualisiere jetzt noch 748 Mal Twitter, bevor ich dann ins Bett gehe und Morgen hört ihr dann, wenn ihr die ganzen News aus der NBA lest, was wir alles für einen Quatsch erzählt haben. Aber wir hoffen trotzdem, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat. Und selbstverständlich werde ich die Poster in dieser Woche endlich raussenden. Es tut mir so leid, ich habe es noch nicht geschafft. Ja, aber jetzt am Wochenende. Jetzt am Wochenende, Jungs, ihr wisst, wer gemeint seid, wer gemeint ist. Ich schwör's euch, ich schicke die raus und setz auch noch einen lieben Gruß und ein Sorry mit rein. Ja, und dann hören wir uns ganz schnell wieder, denn es wird ja noch einiges passieren und das gilt es zu besprechen. Ei. So, okay. Jetzt folgst du mal deinem Neffen und ab in die Federn mit dir. Okay. From downtown. Reingehauen.